Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 95 des Gabelbissen Podcasts. Wie man der Akustik so schön entnehmen kann, gibt es heute mal wieder eine Gruß aus der Küche Folge. Und zwar werde ich euch da heute ein Rezept vorstellen, das ist nicht direkt, wie soll man sagen, österreichisch ist, also das würde man jetzt nicht so in österreichischen Kochbüchern finden. Aber dieses Rezept ist unter anderem geprägt von österreichischen Zutaten. Kurz gesagt, es geht heute um deftig überbackene Alpengnocchi, nenne ich das Gericht. Da fängt schon mal Gnocchi, wissen wir, ist nichts Österreichisches, klar. Gnocchi kommt aus Italien. Ich muss gleich gestehen, ich verwende heute fertige Gnocchi, einfach um ein bisschen Zeit zu sparen, weil ich das also unter der Woche aufnehme und nach der Arbeit einfach nicht die Zeit hätte, dass ich da jetzt frische Gnocchi mache. Wobei an sich, vom Machen her, sind frische Gnocchi überhaupt nicht schwer. Grob gesagt muss man im Endeffekt nur so Kartoffelteig machen, Erdäpfelteig, wie man es von den Knödel her kennt, jetzt nicht von den typischen Waldviertler Knödeln, wo rohe und gekochte Erdäpfel gemischt werden, sondern mehr von diesem Erdäpfelknödel, wo wir Stärkemehl mit gekochten, gepressten Erdäpfeln vermischen. So, ich habe, so fast wie im Fernsehen, schon ein bisschen was vorbereitet und habe schon mal mein Gnocchi-Wasser zum Kochen gebracht. Das werde ich jetzt noch kurz salzen und die Gnocchi mal in den Kochtopf geben. Und dann werde ich euch einmal die Zutaten sagen, weil ist ja schön und gut, dass ich schon wie wild koche, aber ohne Zutatenliste wisst ihr ja nicht, was wir da alles brauchen. So, hoppala. Und da fliegt schon ein Gnocchi weg. Und rein ins Wasser. Die brauchen dann nicht lang, 2 bis 3 Minuten in etwa. Und eine zweite Packung kommt auch noch hinein. Bei den gekauften könnt ihr übrigens welche nehmen, die vakuumverpackt sind. Die findet man in der Regel immer in der Nudelabteilung, zumindest bei uns. Oder, was qualitativ natürlich die höherwertigeren sind, die frischen, die ihr in der Kühlabteilung dann findet. Also nicht beim Tiefkühler, sondern da, wo ihr Joghurt, Milch und andere Sachen in der Richtung bekommt. So, Zutaten für die deftig überbackenen Alpengnocchi. Da hätten wir mal etwas Öl, 2 Zwiebeln fein gehackt. Die kann man dazu nehmen oder nicht. Ich lasse sie heute mal ausnahmsweise weg. Dann brauchen wir Salz und Pfeffer, etwas englisches Currypulver. Da könnt ihr entweder mildes nehmen, so wie ich, oder auch ein scharfes. 2 Esslöffel Paradeismark. 150 Gramm Tiroler Speck, da könnt ihr dann entscheiden, welche Art, oder dazu erzähle ich dann später euch noch ein bisschen mehr. 500 Milliliter Gemüsebrühe, 600 Gramm Kürbisfleisch, 2 Becherl Creme Fraiche, etwas frische Petersilie, ja, und eben, ich nehme 2 Packungen Gnocchi, 500 Gramm. Ja, und das sind eigentlich, ach ja, und Gottes Willen, und 100 Gramm Bergkäse. Und da könnt ihr dann euch aussuchen, ob ihr steirischen Bergkäse wollt, Tiroler Bergkäse oder Vorarlberger Bergkäse. So, unsere Gnocchi sind schon drinnen, sollte gleich kochen. Dann suche ich mal noch schnell. Nein, das süße Gewürz ist nicht genau das, was ich nicht brauche. Mein Curry raus. Gut, haben wir schon da und dann brauche ich noch ein Brett, um mal den Kürbis zu zerlegen. Also wir sehen, wir haben hier bei den Zutaten eigentlich einen bunten Mix an österreichischen Produkten. Man, klar, die Gnocchi an sich sind ja nichts Österreichisches. Die kommen ja, wie ich gesagt habe, aus Italien und ich weiß nicht, ob ihr es gewusst habt, bei Gnocchi gibt es eigentlich 2 Varianten. Und zwar gibt es die Gnocchi de Patata, das sind die in unserem Breitengraden eher üblichen, und die Gnocchi de Romana. Gnocchi de Romana sind im Gegensatz zu Gnocchi de Patata komplett ohne Erdäpfel gemacht, die werden nur mit Weizengrieß gemacht, sind in der Regel auch ein bisschen kleiner und Gnocchi de Patata, wie der Name schon vermuten lässt. Oh, das ist ein dicker Kürbis. Werden mit Erdäpfel gemacht. Und da gibt es aber auch kein einheitliches Rezept, sondern da gibt es auch verschiedene Rezepte. Und zwar gibt es da Rezepte, die zum Beispiel Parmesan in den Teig reingeben. Aber es gibt auch Rezepte, die jetzt normales Weizenmehl nehmen, den Parmesan weglassen, welche dieses Weizenmehl weglassen, dafür Grieß nehmen, Hartweizengrieß. Ja, also verschiedenste Varianten. Eines, was aber beide Gnocchi gemeinsam haben in der typischen italienischen Speisefolge, zählen die zur Prima Platte. Quasi zu dem, wo auch die Pasta serviert wird. Also Gnocchi gibt es ja, wenn ihr beim Italienischen sicher schon mal mit Italiener wart, was Italienisches gegessen habt, mit verschiedensten Soßen, überbacken. Also mit, ich finde Gnocchi ist ja generell eine coole Beilage. Kann man super vegetarische Sachen machen, super mit Fleisch. Also ich persönlich mag sie wirklich, wirklich gern. So, momentan zerlege ich gerade den Kürbis. Da habe ich einen guten Tipp für euch. Wenn der Kürbis zu hart sein sollte, gebt ihn vorher ein bisschen ins Backrohr hinein. Und zwar, ich würde sagen, bei so 180 Grad, ja, 10 Minuten, Viertelstunde. Da wird er nämlich ein bisschen vorgegart und dadurch tut man sich nachher beim Schneiden wesentlich leichter. Bei meinem Kürbis, sage ich, ist es jetzt so eine Tragödie, der ist eher klein. Da kann man das eigentlich sehr schön so schneiden. Man muss sich schon ein bisschen anstrengen und aufpassen. Ich habe da mit Kürbis schon so meine liebe Erfahrung gemacht. Das hat mich da ein bisschen verletzt. Einmal vor einiger Zeit, das war auch ein großer Kürbis, der wirklich hart war. Und da war ich einen Moment unachtsam und ja, schon ist es passiert. Bei dem aber sollte alles gut gehen. Vom Kürbis her verwende ich hier einen Hokkaido. Hokkaido-Kürbis hat unter anderem den Vorteil, dass man bei dem auch die Schale mitverarbeiten könnte. Ich sage könnte. Ja. Ich persönlich schäle ihn, aber im Endeffekt ist überhaupt kein Problem, wenn ihr da die Schale mitverarbeitet. Die ist nämlich beim Hokkaido sehr dünn und die gart wunderbar durch. Bei anderen Kürbisarten, die es so gibt, ich glaube beim Butternut und so weiter, muss man mehr oder weniger abschälen, weil da einfach die Schale zu dick ist. Und ja, sehen wir es ehrlich, wenn das Ganze dann so holzig ist, ja, das muss ehrlich gesagt ja dann auch nicht sein, oder? Ich mache das Ganze immer so, ich halbiere mir zunächst den Kürbis und danach entkerne ich ihn. Oh, da läutet der Küchenwecker. Ja, da wurde nämlich gerade was bei mir im Backrohr gebacken von der Marille. Ihr kennt sie vielleicht von einigen Beiträgen auf gabelbissen.at. Ja, mittlerweile ist das Backrohr frei. Das brauche ich nämlich nachher auch zum Überbacken eben. Wo bin ich stehen geblieben? Ja, Hokkaido. Wie ich das mache. Ja, und dann entkerne ich das Ganze. Die Kerne könnt ihr, wenn ihr wollt, anpflanzen versuchen. Ich persönlich gebe sie immer weg. Und im Anschluss nehme ich die Hälfte und achtel sie. Und dann kann man die, muss ich sagen, abhängig von der Größe des Hokkaido, ich habe die eher einen kleineren, der hat so um die 700 Gramm. Kann sein, dass ich es ein bisschen weniger als 600 Gramm Frucht vielleicht zusammenbringe, aber ehrlich gesagt, auf das kommt es mir jetzt auch nicht an. So, dann achtel ich sie und dann kann ich die wirklich wunderschön mit dem Sparschäler abschälen. So, jetzt muss ich mal zu meinen Gnocchi schauen. Ja, die müssten wir schon nehmen können. Und runter vom Herd. So. Und runter. Gut, dann können wir die Platte zurückdrehen. Und einmal die Gnocchi abseilen. Und dann mal auf der Seite stehen lassen. Da habe ich nämlich für Gnocchi zum Kochen oder generell für so Pasta habe ich einen eigenen Topf mit einem integrierten Sieb. Und ich muss sagen, mit dem geht es traumhaft gut. Vor allem das Sieb, wenn man so ein feines Haarsieb nimmt, hat man ja unter anderem den Nachteil, dass sich das dann mit der Stärke verklebt. Man sollte man generell immer eher ein gröberes Sieb nehmen, wenn möglich nicht das Metall-Kunststoff, würde ich euch empfehlen, funktioniert super. Oder eben so einen speziellen Nudeltopf. kriegt man eigentlich von relativ vielen Marken, von namhaften Herstellern mit drei Buchstaben, die eher zum höherpreisigen Segment zählen. Aber auch von anderen Herstellern habe ich das schon gesehen. Ja, Kürbis habe ich einmal eine eigene Gabelbissen-Folge drüber gemacht. Wer gern mehr drüber erfahren möchte, hört am besten die Folge nach. Mein Kürbis übrigens stammt nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, aus der Steiermark, wo ja viele Kürbisse, wie wir wissen, kultiviert werden. Mein Kürbis kommt aus dem Waldviertel, und zwar genau gesagt aus der Thaierlandregion. Da gibt es einen Biobauern, der eben Kürbisse noch in Bioqualität züchtet. Und ich muss sagen, die Qualität von denen ist wirklich super. So, mein Kürbis, ich muss gestehen, ich hatte lange Zeit gewisse Probleme mit Kürbis. Es hängt mit einer Erinnerung zusammen, auf die ich jetzt mal nicht näher eingehen will. Aber mittlerweile, obwohl ich früher eher skeptisch dem Gemüse gegenüber eingestellt war, geht's. Und da gibt es ein paar Kürbisvarianten, die ich persönlich ja total gern habe. Dazu zählt zum Beispiel der Gorgonzola-Kürbis. Für alle, die jetzt sagen, oh Gott, das ist ein Gorgonzola. Nein, also der Kürbis schmeckt nicht, wie man es jetzt vom Gorgonzola her kennt, so wie der Käse, der Blauschimmel. Der hat einfach ein sehr intensives Aroma. Man sagt, es soll an Gorgonzola erinnern. Ich persönlich bin der Meinung, die Farbgebung der Schale erinnert eher an den Gorgonzola. Einen aber, den ich persönlich auch sehr, sehr gern habe, der wunderbar als Beilage ist, wenn man zum Beispiel vielleicht als Nudelersatz für eine vegetarische oder gar vegane Pasta nehmen kann, wäre der Spaghetti-Kürbis. Spaghetti-Kürbis, der Name kommt nicht von irgendwo. Entschuldigung. Die Fasern des Kürbis mehr oder weniger sind, wenn man das Ganze also zubereitet, das kann man entweder in einen großen Topf machen, wer die Möglichkeit hat, oder in ein Backrohr. Wenn man die nachher zerlegt, kriegt man so einzelne Fäden jetzt raus, so, ich sag so dick, circa wie Spaghetti. Sehr robust, sie zerfallen nicht gleich. Und die kann man echt als quasi Nudelersatz nehmen. Und ich finde, das schmeckt total gut. Also da kann man absolut als super Beilagenersatz verwenden. Ja, wenn man Gnocchi selber macht, da kann man natürlich dann auch auf eine österreichische Zutat setzen, auf Erdäpfel. Hier natürlich bekannt für Erdäpfel die Region Waldviertel, aber auch Weinviertel. Ja, was kann ich euch noch dazu sagen? Beim Kürbis jetzt habe ich den Kürbis übrigens, schneide ich ihn gerade kleinwürfelig, man jetzt nicht zu klein. Ich würde mal sagen, wie man so schön sagt, mundgerechte Stücke. Man durch diese, das ist ja so Achtelstücke sind, ist am Rand relativ schmal, da muss man nichts machen. In der Mitte muss man es dann halt noch zusätzlich halbieren. Klar. Und ja, und das kommt dann nachher mal in den Topf. Aber jetzt muss man das mal schnell fertig schneiden. Strunk bitte nicht dazugeben, der ist ein bisschen zu holzig, schon nicht sonderlich genießbar. Den Tipp kann ich auch noch geben, aber gut, das ist eh jedem klar, nehme ich an. Aber da muss man schon aufpassen, weil das kann wirklich leicht passieren, also zumindest mir. Also ein bisschen an Strunk, dass man den nicht wegschneiden, dass der oben bleibt. Vor allem bei Kohlrabi, da passiert mir das gern. Ich weiß nicht wieso, aber bei Kohlrabi, wenn man die nicht gescheit schält, dann hat man da so was ziemlich grobfaseriges und sind wir sehr ehrlich, das ist alles andere als gut. Also das mag ich persönlich überhaupt nicht. Gut, ich schweife ein bisschen ab. Ja. Jetzt wird der Obst, Entschuldigung, weiter geschnitten. Schön kleinwürfelig, wie gesagt. In der Zwischenzeit, jetzt werde ich einmal schon den Topf erwärmen. Gehen wir auf die heiße Platte rüber. Schalten die wieder ein. Weil da kommt dann der Kürbis rein. Jetzt könnt ihr dann auch den Zwiebel schneiden. Wie vorher gesagt, ich verzichte aus Gründen momentan darauf. Wer will, kann übrigens bei dem Gericht noch ein bisschen variieren und auch Knoblauch dazugeben. Würde auch super reinpassen. Weil generell ist das, finde ich, ein Gericht, das wunderbar zum Variieren ist. Das Ganze basiert ja auf einem Rezept, das ich mal bei chefkoch.de gefunden habe. Und ich weiß, es soll kulinarische Podcasts geben, die sich durchaus über Chefkochrezepte amüsieren. Aber ich finde, wenn man ein bisschen schaut, findet man beim Chefkoch wirklich, wirklich gute Sachen. Man muss halt ein bisschen Zeit investieren. Das Gut Glück-Feature, ja, ist schön und gut, dass es das gibt, sage ich. Aber, Entschuldigung, das Problem ist, dass da oft, ja, man, aus der Hinsicht verstehe ich, da kommen teilweise nicht gerade so tolle Rezepte raus. Also von daher verstehe ich das ja voll und ganz, dass man da ein bisschen abgeneigt dem Ganzen gegenüber ist. So, das Öl wird jetzt, sollte jetzt gleich heiß werden, ein bisschen grutzeln. Darum flitze ich gleich mal rüber und hole meine Kürbis. Wenn wer möchte, kann zum Beispiel das Gericht auch rein vegetarisch zubereiten, indem man auf die Zugabe von Speck verzichtet. Ich habe mir gedacht, weil irgendwie Herbstzeit und wenn ich so heute rausschaue, wir hatten heute in der Früh zum Beispiel 3 Grad Celsius und es ist ja so richtig Herbst, hat halt das Wetter und da muss ich sagen, bin ich jemand, der einfach Lust hat auf deftige Küche. Und da finde ich, passt einfach dieses Rezept wunderbar dazu. Wenn man deftige Kost will, ist das da einfach ideal. So, der Kürbis ist jetzt einmal im Topf drin, den brate ich ein bisschen an. Dann habe ich wieder mal was vorbereitet, und zwar Gemüsebrühe. Auch hier muss ich sagen, habe ich eine Instantbrühe verwendet. Ganz aus dem einfachen Grund, weil mir im Gefrierschrank zurzeit einfach der Platz fehlt, dass ich hier frische Brühe einfriere. Man könnte es zwar auch einrechsen oder einwecken, je nachdem welches System man da halt verwendet, aber da ist der Keller, wo wir momentan wohnen, einfach zu warm. Entschuldigung, musste kurz einen Gnocchi kosten. Ja, die sind super durch, das passt schon mit denen. So, Kürbis wird noch ein bisschen angebraten. Also er soll nicht so lang, dass er Farbe nimmt, das wollen wir nicht, einfach nur ein bisschen voranbraten. Und dann geben wir die 2 Esslöffel Paradeismark dazu. Und das rösten wir auch kurz mit an. Ich habe mal gelesen oder gehört, das rösten wir deswegen mit an, damit gewisse Bitterstoffe verloren gehen sollen. Und ich nehme an, das wird schon stimmen, wenn man es so reingibt, kann es durchaus ein bisschen leichte Nuancen in der Richtung haben. Außerdem, meines Erachtens, der Vorteil ist auch, es verteilt sich dadurch schön. Dann habe ich dann, wenn ich koche, nicht so einen Klumpen drin, den ich dann mühsam irgendwie verteilen muss. Also momentan muss ich sagen, breitet sich gerade ein wunderbarer Duft vom Kürbis aus. Vom Kürbis und vom Paradeismark. So, noch ein bisschen anrösten. Dann hole ich mir mal den Speck aus dem Kühlschrank. So, okay, passt. Und jetzt löschen wir das Ganze ab. Gut, so, dann nochmal kurz umrühren. Und dann sollte das Ganze hier dann auch ein bisschen köcheln. Da geben wir vielleicht noch den Deckel drauf. So. Gut, Deckel ist drauf. Jetzt widmen wir uns den weiteren Zutaten. Wie gesagt, die nächste österreichische Zutat, die wir verwenden, ist dann der Speck. Und da habe ich einen Tiroler Speck genommen, einfach aus dem Grund, weil ich ein riesen Fan des Tiroler Speck bin. Und da habe ich mich aber nicht für einen Bauchspeck entschieden, sondern für einen Schinkenspeck. Den mag ich persönlich sehr gern, der hat nämlich ein feines Fettrandel unten, ist jetzt so stark durchzogen vom Fett, hat eben nur das Randel, hat einen relativ hohen fleischigen Anteil und ist vom Geschmack, vielleicht eine Spur feiner. Der Bauchspeck ist dann eher der, also ist meine Erfahrung, ja, vielleicht empfindet es wer andere, ist für mich deftiger und ich wollte es in dem Gericht jetzt nicht so übertreiben, da wollte ich eher ein bisschen was, eine feinere Specknuance haben. Man kann aber auch, wenn man jetzt den nicht haben möchte, auch einen Karree-Speck nehmen, wird auch super passen. Wer will, muss jetzt nicht generell zwingend auch einen Tiroler nehmen, man kann auch super, würde sich dafür eignen, der Geildauler-Speck. Der wird auch, finde ich, gut passen. Man kann aber auch vom Mangalitzer-Schwein den Speck nehmen, der in Burgenland gemacht wird. Und wer generell auf sowas keinen Zugriff hat, überhaupt kein Problem. Es gibt, man könnte mehr oder weniger jeden Speck nehmen, den ihr wollt. Das Einzige, was ich nicht nehmen würde, nicht empfehlen würde, wäre der sogenannte grüne Speck. Das ist ja, glaube ich, hauptsächlich nur Fett. Ich glaube, grüner Speck nennt man den. Der ist super zwar zum Auslassen, wenn ich was im Speck anrösten will, aber ich finde, in der Essen reingeben würde ich persönlich nicht. Man zum Beispiel Bacon, der sehr beliebt ist, den kann man meines Erachtens auch gut nehmen oder an Frühstücksspeck, an Jausenspeck. Alles, was einfach ein bisschen geräuchert ist. Man könnte auch alternativ, wenn man möchte, ein schönes Gesälchtes nehmen. Würde, finde ich, auch sehr, sehr gut dazu passen. Oder ein Teilsamers, weil es eher fettärmer haben möchte. Oder wie man es in Deutschland kennt, Kassler würde sich meines Erachtens auch dafür eignen. So, den Speck habe ich jetzt aufeinander gelegt und in Würfel geschnitten. Da muss man wirklich gut durchschneiden, weil vor allem bei den fetteren Partien, wenn man dann nicht gescheit ein bisschen am Boden runtergegangen ist, ist es dann halt so ein riesen Klumpen und das will man dann auch nicht beim Essen, ja. Also da wirklich schön durchschneiden. Am einfachsten geht es, alle Scheiben aufeinanderlegen, wenn man es in Scheiben gekauft hat. Würde ich persönlich empfehlen, den gleich fixfertig geschnitten zu kaufen, entweder direkt frisch bei der Feinkostabteilung oder in der vakuumverpackten Variante. Das hat nämlich den Vorteil, dass ich schon mal Scheiben habe. Und ich habe zum Beispiel zu Hause keine Wurstschneidemaschine oder dergleichen. Wenn ich jetzt ein Stück kaufen würde, was, wenn ich direkt beim Bauern kaufe, sicherlich von der Qualität einiges noch besser wäre, vielleicht noch intensiver schmeckt, habe ich aber das Problem, mit dem Messer würde ich viel zu dicke Scheiben schneiden. Und ehrlich gesagt, bei solchen Speckvarianten, so, das kocht jetzt die Sauce, da drehe ich gleich mal zurück, ist es alles andere als gut, wenn es zu dick ist. Wie auch bei Rohschinken, ihr kennt es sicher. Wenn man Rohschinken kauft, es gibt leider immer wieder so Feinkostabteilungen, die den viel zu dick schneiden, das schmeckt, sehen wir es ehrlich, das schmeckt überhaupt nicht gut. Rohschinken muss hauchdünn geschnitten werden. Und gleiches gilt eben auch für so österreichischen Speck, eben wie so Tiroler Speck, Geildauler etc. etc. So, den Speck habe ich jetzt ohne ihn anzurösten, weil ich möchte in diesem Fall keine Röstaromen haben, sondern die, ja, eigentlichen Speckaromen. Röstaromen sind auch gut, aber in dem Gericht möchte ich es ehrlich gesagt nicht. Den Speck habe ich jetzt in den Topf reingegeben und lasse ihn da jetzt leicht mitköcheln. Im Endeffekt haben wir jetzt mal alle Hauptzutaten von der Soße. Das wird dann zum Schluss kommen, kommen dann noch das Creme Fraiche hinein. Und der Petersil. Ja, aber wir brauchen ja noch den Käse. Und den hole ich auch gleich aus dem Kühlschrank raus, weil den müssen wir noch reiben. Da, wie ich euch eingangs gesagt, nehmen wir einen Bergkäse. Da könnt ihr wieder entscheiden, eben wie ich schon gesagt habe, Tiroler, Vorarlberger oder auch steirischen Bergkäse. Die sind alle drei sehr, sehr gut. Ich habe in dem Fall einen, lasst mich kurz schauen. Das müsste ein Tiroler ist es, ein Tiroler Bergkäse. Von der Postleitzahl her, ja. Ah ja, Tiroler Bergkäse aus der Bergkäserei Zillertal, die ich euch übrigens wärmstens empfehlen kann. Da war ich in diesem Herbst. Dort hat man die mal angesehen und die haben wirklich total edlen Käse. Wer jetzt nicht so der Bergkäse-Fan ist, warum auch nicht, muss man ja nicht zwingend sein. Der kann auch in einen anderen Käse nehmen. Wichtig ist nur, dass ich dabei einen Käse wählt, der, wie soll man sagen, kräftig im Geschmack ist. Also zum Beispiel ein junger Gouda würde sich da meiner Meinung nach überhaupt nicht dafür eignen. Der hat, man, junger Gouda ist für gewisse Gerichte gut, muss man sagen, ist er. Ich mag ihn auch so gern, zum Brot dazu. Aber für so ein Gericht wie dem würde er nicht passen. Alternativ könnt ihr zum Beispiel einen Emmentaler nehmen. Es müsste auch ein Appenzeller, finde ich, gut passen. Oder ihr könnt auch Restkäse nehmen. Der müsst auch, weil der hat ein sehr, sehr kräftiges Aroma. Ja, oder wer es eher auf die ganz dezente Art haben will, da kann auch sowas wie Tilsiter nehmen. Hat auch noch zwar einen intensiven Geschmack, muss kurz die Sauce kosten, bis es passt. Mhm. Also Tilsiter. Oder theoretisch müsste auch ein alter Gouda gehen, also ein langgereifter Gouda. Bei der, finde ich, hat auch einen sehr, sehr guten Geschmack. Einziges Problem bei dem kann sein, ja, dass er vielleicht ein bisschen bröckelt beim Reiben. Aber das soll dann nachher bei der eigentlichen Zubereitung des Gerichts kein Problem sein. Wer jetzt sagt, okay, ich will jetzt keine in Österreich produzierten Käse nehmen, sondern weil die gibt es bei mir nicht, der kann natürlich auch Klassiker wie Parmigiano oder einen Grana Padano nehmen. Finde ich eigentlich auch wunderbar für den Zweck. Mozzarella wird ja auch gern zum Erbacken genommen. Ja, kann man nehmen, würde ich sagen. Aber ich persönlich finde, da hat er einfach für das Gericht, hätte er mir persönlich zu wenig Geschmack. Also wie gesagt, ich empfehle euch, einen zu nehmen, der eben eher kräftiger im Geschmack ist. Ja, und weil ich es da gerade sehe, Entschuldigung, weil auf der Verpackung steht Heumilchkäse. Und da habe ich wirklich mal einen Vergleich gemacht und das hat mir auch, war auch bei dieser Audio-Guided Tour, die ich in dieser Szenerei gemacht habe, sehr interessant. Ich hätte mir nie gedacht, ja, wirklich nie gedacht, dass man zwischen Heumilch und, wie soll man sagen, Silo-gefütterten Kühen, die sieht, also die Silage bekommen als Futter, dass man da so einen gravierenden Unterschied bei der Milch und bei den anderen Produkten schmeckt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, gebe ich euch wirklich den Tipp, schaut, dass ihr Produkte mit Heumilch nehmt, weil die, es schmeckt wirklich anders. Also ich weiß nicht, wie ich es am besten beschreiben soll. Wenn ich zum Beispiel jetzt an die Milch denke, die war von der Heumilch fast ein bisschen vollmundiger. Die Silage, die, ich nenne das mal konventionelle Milch, ja, weil die Milchbauern jetzt in anderen Regionen, die keine Heumilch haben, füttern hauptsächlich mit Silage. Also, man weiß nicht, vielleicht hat sich da schon einiges getan, aber es wird ja gerne mit Silo gefüttert, mit Silofutter. War auch gut, ja. Nicht, dass ich sage, boah, das kann man nicht trinken, aber die war irgendwie nicht so voll. Ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich hatte das Gefühl. Und darum einfach Heumilch nehmen. Da weiß man, die Kühe hatten es gut den ganzen Sommer lang. Wir haben in den Tiroler Bergen oder generell in Almgegenden wandern waren, weiß man, was die da alles Gutes fressen, die ganzen Bergkräuter etc. Und das wirkt sich wirklich auf die Milch und auch auf den Käse somit aus. Ein Käse, der mir gerade noch eingefallen ist, den man vielleicht nicht nehmen kann oder den ich halt auch gesehen habe, ist übrigens Graukäse. Wunderbarer Käse, ein Sauermilchkäse. Den habe ich euch auch schon mal in einer Folge vom Gabelbissen vorgestellt. Bergkäse müsste aber auch mal ein Thema gewesen sein. Auf alle Fälle die Sachen, die Zutaten, die wir heute verwenden, wo es schon eigene Folgen dazu gegeben hat, die verlinke ich euch natürlich in den Shownotes zur aktuellen Sendung. So, der Käse ist fertig gerieben. Dann schauen wir wieder rüber zum Topf, wo die Soße schön kocht. Nehmen den Deckel ab. Gut, das kocht schon schön dahin. Man möge mir das Kosten verzeihen. Ich möchte mal schauen, wie weit der Kürbis ist. Weil der sollte noch bissfest sein. Nicht zu fest, aber auch nicht zu weich. Mhm. Hm. Heiß. Aber gut. So. Entschuldigt. Gebe ich jetzt das Creme Fraiche rein. Man kann auch alternativ, würde ich sagen, wer jetzt sagt, okay, Creme Fraiche ist mir doch zu fettig, der kann auch alternativ Sauerrahm nehmen, hat vielleicht nicht so viel Fett wie Creme Fraiche, das hat ja durchaus mehr Fettanteil. Aber wird genauso gehen. Da gebe ich euch aber gleich den Tipp, das habe ich glaube ich eh schon mal erwähnt. Wenn ihr mit Sauerrahm in Soßen arbeitet, bitte immer mit ein bisschen Mehl vermischen, weil sonst flockt der Sauerrahm aus. Und da sagen wir es ehrlich, das sieht dann nicht schön aus, weil den bringt man einfach nicht mehr dazu, dass er eine schöne homogene Masse mehr wird. Das geht einfach nicht. Es gibt übrigens auch, das habe ich vom Daniel erfahren, vom Herrn Brombeerfalter, in der Hinsicht, was jetzt Schlagobers oder so betrifft, auch vegetarische bzw. teilweise sogar vegane Alternativen. Dazu muss ich aber gestehen, kann ich euch jetzt im konkreten Fall nicht viel sagen, weil da habe ich jetzt noch nicht so viel Erfahrung. Generell gleich eine Empfehlung für euch, Brombeerfalter Podcast. Echt ein netter Personal Podcast, ich glaube, ich habe ihn schon mal erwähnt, aber es macht nichts, wenn man es mehr erwähnt, weil der ist wirklich nett anzuhören. Da gibt es quer durchs Gemüsebeet verschiedenste Themen, sei es von seinem Beruf, sei es vom Reisen, sei es auch kulinarische Sachen, da gibt es wirklich so gut wie alles bei ihm. Schwer zu empfehlen. So, und jetzt kommt noch die Petersilie dazu. Die Petersilie wurde ursprünglich im schönen Machfeld bei Wien gezüchtet. Somit haben wir hier wieder eine österreichische Zutat mehr im Gericht. Wir sind quasi quer durch Österreich verteilt mit unseren Zutaten. Im Westen, im Osten, im Norden, im Süden. Von überall haben wir die Zutaten her. So, und da gebe ich jetzt so gute 4 bis 5 Teelöffel voll rein. Die rühre ich jetzt nochmal unter. So, gut. Und lasse das Ganze dann noch einmal kurz aufkochen. Dazu muss ich den Herd aber ein bisschen stärker aufdrehen. Den habe ich jetzt relativ weit runtergedreht und Ceran hat leider die Nachteil, das braucht immer ein bisschen, bis die Temperatur hat. Ja, und darum drehen wir das rauf. So, dann brauchen wir eine Auflaufform. Die muss ich mal schnell aus dem Schrank holen. Die werden wir im Anschluss kurz buttern. Weil wer keine Butter nehmen will, kann natürlich auch Margarine nehmen. Das ist dann gänzlich euch überlassen. Ich sage, bei der Menge, die man verwendet, ist es in Summe, oder wäre es in Summe kein Problem, wenn man auch Butter nimmt. Oh, bevor ich es noch vergesse, ein bisschen Currypulver gebe ich rein. Und zwar so circa einen Teelöffel voll. Das ist jetzt nichts Österreichisches, aber ich finde, es gibt den Ganzen irgendwie noch ein bisschen so einen exotischen und vielleicht doch noch etwas kräftigeren und herbstlicheren Touch. Und irgendwie, ich finde, Entschuldigung, so englisches Currypulver passt irgendwie wunderbar zu Kürbis dazu. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie passt das für mich. Wobei, so ganz falsch ist es jetzt nicht, es ist durchaus eine österreichische Zutat. Das Ganze wurde von einer österreichischen Firma produziert und Teile der Gewürze, die auch in Österreich wachsen, werden von heimischen Bauern für die Firma angeliefert. Also auch da haben wir dann wieder österreichische Zutaten. Weil im Endeffekt könnte man auch sagen, auch die Gnocchi sind ja indirekt ein bisschen österreichisch wegen Südtirol, was ja nicht mehr zu Österreich gehört, weil es ja italienisch ist, wie wir wissen. Aber irgendwie, manche zählen es nach wie vor gerne noch zu Österreich dazu, wo es eigentlich nicht mehr dazu gehört. So, jetzt kocht das Ganze schön auf und dann werden wir gleich die Gnocchi reingeben, das einmal durchrühren und dann kommt das Ganze in unsere Auflaufform hinein. So, und her mit dem Sieb und rein mit den Gnocchis. Na komm. Keiner merkt, Stärke, die klebt mal gerne. Hätte ich vielleicht besser noch brausen sollen, aber geht auch so. So, drinnen sind's. So, das rühren wir noch, wie gesagt, schön durch. Da bin ich jetzt froh, dass ich doch den größeren Topf genommen habe für die Sauce. Hätte ich nämlich den kleineren genommen, dann ja, wäre das Ganze jetzt ein bisschen übergegangen. Aber man denkt ja vor, man nimmt ein bisschen einen größeren Topf, dann passiert das nicht. Wobei, ich muss ehrlich gestehen, immer wieder passiert doch manchmal, dass ich mich ein bisschen in der Topfgröße oder in der Schüsselgröße vertue. Und dann, ja, muss ich die nächstgrößere nehmen und habe ich halt ein bisschen mehr zum Abwaschen. Aber gut, auf das soll es dann im Regelfall auch nicht ankommen. Okay. Jetzt noch einmal kurz aufgekocht. Gut, und jetzt nehmen wir den Topf und leeren den Inhalt in unsere Auflaufform. Alles schön rausputzen, wir wollen ja nichts verschwenden. Vor allem die Speckstücke, die sich da am Rand ein bisschen nicht angebrannt sind, sondern einfach jetzt beim Rausleeren haften geblieben sind, die wollen wir schon gar nicht verschwenden. So, und das Ganze wird dann noch schön verteilt, damit auch nicht in der Mitte ein riesen Fleck an Gnocchi ist, sondern damit wir das schön verteilt haben. So, gut. Ja, und jetzt müssen wir im Endeffekt nur noch unseren geriebenen Käse drüber streuen und dann kommt schon ins Backrohr. So, hier Platte schalten wir aus und den geriebenen Käse schön verteilen. Man kann ruhig in der Mitte ein bisschen mehr geben, der zerrinnt im Regelfall eh. Das Backrohr habe ich übrigens schon auf 200 Grad Celsius Ober-Unterhitze aufgeheizt. Würde auch mit Heißluft gehen, da, wie gesagt, wie ich schon öfter erwähnt habe, um 20 Grad weniger bitte nehmen, dann habt ihr circa die gleiche Backzeit. Idealerweise würde ich aber Ober-Unterhitze empfehlen, weil zumindest bei dem Backer, was ich hier habe, bei Heißluft ist sehr rasch passiert, dass der Käse zu schnell eine harte Kruste bildet, obwohl der Rest noch nicht wirklich erwärmt ist, was einfach mit der heißen Luft zusammenhängt. So, dann auf mit dem Rohr und rein damit. Das Ganze belassen wir da drinnen dann für 15 bis ca. 20 Minuten. Am besten schaut es nach, wie der Käse geschmolzen ist, ob er schon oben leicht Farbe genommen hat. Und dann könnt ihr das Ganze auch schon servieren. Idealerweise würde ich dazu dann noch einen Salat empfehlen, da würde ich einfach was nehmen, was gerade Saison hat. Momentan, wenn ich so in den Laden schaue, dürfte das gerade der Chinakohl oder wie man in Österreich auch früher gesagt hat, der Jägersalat sein. Man kann dann im Endeffekt, wenn man möchte, auch einen Krautsalat dazu essen, einen normalen Kopfsalat, mehr oder weniger was einem so beliebt. Ja. Das war wieder mal ein Gruß aus der Küche mit einem eigenen Rezept, das inspiriert wurde ursprünglich von einem Chefkoch-Rezept. Hab da aber einiges anders gemacht. Die Grundidee stammt von Chefkoch. Ja, und haben wir eine kleine kulinarische Rundreise durch Österreich, was die Zutaten betrifft, gemacht. Und denke, an so Tagen wie heute ist es irgendwie ideales Abendessen oder auch Mittagessen, je nachdem, wann man es halt so isst. Bevor ich jetzt zum Ende der heutigen Folge komme, möchte ich nochmal ganz kurz an das Hörer- und Hörerinnen-Treffen im November erinnern. Das müsste, wenn ich jetzt nicht das falsch im Kopf habe, Samstag, der 28. November sein. Es gibt Anmeldungen. Freut mich sehr, dass ich schon welche bekommen habe. Und ja, wenn ihr Zeit habt, würde es mich freuen, schaut vorbei. Da können wir dann gerne ein bisschen plaudern. Da könnt ihr mich dann mit Fragen löchern, was ihr wollt. Würde mich freuen, euch ein paar von euch persönlich kennenzulernen. Ja, und eine kleine Erinnerung noch. Würde mich freuen über ein paar kleine Audiokommentare für die Folge 100. Ankündigungen gibt schon, das weiß ich, das habe ich schon gehört. Mal schauen, was so alles reinkommen wird. Ich habe mir da schon ein bisschen was überlegt für die Folge 100. Es wird keine Monologfolge, es wird eine Dialogfolge werden. Also ich mache, nehme das zu zweit auf. Vielleicht erratet der oder die eine andere von euch, wer es sein kann. Ich sage, sie war schon ein paar Mal bei mir zu Gast, kennt sich mit Kräutern gut aus. Ja, und da werden wir gemeinsam so eine kleine Jubiläumsfolge machen. Was es da aber geben wird, das verrate ich euch an dieser Stelle noch nicht. Das werdet ihr dann so im November herum hören. Gut, somit sage ich wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus. Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.